Von den Wohltaten, drittes Buch, 32 bis 38. 32. Mein Vater hat mich freilich ernährt, wenn ich ihm aber das Nämliche tue, so ist meine Gegengabe mehr, weil er sich nicht nur freut, ernährt zu werden, sondern von seinem Sohne ernährt zu werden, und weil er in meiner Gesinnung höheren Genuss hat als von der Sache selbst. Die Nahrung, die er mir gab, ist nur meinem Körper zugute gekommen. Wie? Wenn einer sich so hoch geschwungen hat, dass er entweder durch rednerisches Talent oder durch Handhabung der Gerechtigkeit oder durch Kriegstaten von Volke zu Volke bekannt wird und auch über seinen Vater hohen Ruhm verbreitet und die Dunkelheit seiner Geburt durch ein strahlendes Licht vertreibt, erweist der seinen Eltern nicht eine unschätzbare Wohltat. Würde wohl eine Seele den Aristo und Gryllus kennen, wenn nicht Xenophon und Plato ihre Söhne wären? Den Sophroniskus lässt sein Sohn Sokrates nicht sterben. Es würde zu weit führen, wenn ich noch andere aufzählen wollte, die nur darum leben, weil ihrer Kinder ausgezeichnete Größe sie der Nachwelt überliefert hat. Wer hat an dem andern mehr getan? An Marcus Agrippa sein Vater, der selbst nach Agrippa keinen Namen hat, oder an seinem Vater Marcus Agrippa, der mit der Schiffskrone beehrt ward und die unter den kriegerischen Auszeichnungen so einzig seltene Ehre erlangt hat, der so viele gewaltige Bauwerke in Rom zustande brachte, die nicht nur die Pracht der Vorzeit übertrafen, sondern auch durch die der Nachwelt nie übertroffen worden sind. Hat wohl Octavius seinem Sohne eine größere Wohltat gegeben oder der vergötterte Augustus seinem Vater, wenn schon dieser durch den Adoptivvater in Schatten gestellt ward? Welche Freude hätte derselbe gehabt, wenn er jenen, nachdem er den Bürgerkrieg niedergekämpft, in sicherem Frieden hätte walten sehen? Er hätte sich in sein Glück nicht finden, und so oft er über sich selbst nachgedacht, es nicht recht glauben können, daß jener Held habe aus seinem Hause stammen können. Was soll ich noch andere aufführen, die bereits von der Vergessenheit verzehrt wären, wenn nicht ihrer Söhne Ruhm sie aus dem Dunkel herausgegraben hätte und sie bis auf den heutigen Tag am Sonnenlichte erhielte? Fragt man sodann weiter, nicht wer der Sohn sei, der seinem Vater größere Wohltaten erzeigte, als er vom Vater empfangen habe, sondern ob es möglich sei, dass einer größere dagegen biete, so mag es wohl sein, daß die angeführten Beispiele noch nicht genügen und die Wohltaten ihrer Väter nicht überstrahlen. Allein was noch kein Zeitalter hervorgebracht hat, ist deshalb nicht natürlich unmöglich. Wenn einzelne Wohltaten die Größe der Verdienste eines Vaters auch nicht überbieten können, so werden diese doch überboten werden, wenn recht viele Wohltaten zusammenkommen. 33. Scipio Publius Cornelius Africanus, der Ältere, hat seinem Vater in der Schlacht das Leben gerettet und ein Jüngling, noch in der Prätexta, 17 Jahre alt, sein Ross gegen die Feinde gespornt. Es soll nicht viel heißen, dass er, um zu seinem Vater hinzukommen, so viele Gefahren, die wohl auch den größten Feldherrn in Verlegenheit setzen würden, und so viele sich entgegentürmende Schwierigkeiten verachtet hat, dass er, ein Neuling, der zum ersten Male in die Schlacht ausziehen will, über die Leiber der Veteranen hinwegsetzte und seine Jahre übersprang. Denke dir, was nicht Wirklichkeit ist, noch hinzu, es werde eben derselbe auch der Verteidiger seines in Anklagestand versetzten Vaters und entreiße ihn der Verschwörung von mächtigen Feinden. Er verschaffe ihm zum zweiten Male und zum dritten Male das Konsulat und noch andere Ehrenämter, die auch für Konsularen des Wunsches wert sind. Er schenke dem Verarmten seine durch das Recht des Krieges gewonnenen Schätze und, was für Kriegsmänner das ruhmvollste ist, er mache ihn sogar durch feindliche Spolien reich. Wenn auch das noch nicht genug ist, so denke dir ferner den Fall, dass er ihm die Prätur über die Provinzen und den außerordentlichen Oberbefehl verlängere, dass er nach Zerstörung der wichtigsten Städte ein Verfechter und Gründer des nach Ost und West ohnegleichen sich ausbreitenden Römerreiches, dem aus edlem Blute entsprossenen Manne, noch höheren Adel gebe. Denke dir unter diesem Manne Scipios Vater. Kann es noch eine Frage sein, dass die gemeine Wohltat der Erzeugung durch die hohe Kindesliebe und Tapferkeit überboten sei, die Rom selbst, ich weiß nicht, soll ich sagen, mehr Vorteil oder mehr Glanz brachte? 34. Und wenn auch das noch nicht viel sagen will, so stelle dir vor, es habe einer den Vater von der Folter befreit. Nimm an, er habe sie auf sich genommen. Die Wohltaten, die ein Sohn dem Vater erweiset, kann man sich ins Unendliche ausgedehnt denken, während des Vaters Geschenk ganz einfach und mühelos ist, ja dem, der es gibt, noch Lust gewährt. Ein Geschenk, das er wohl auch manchen gegeben haben muß, ohne zu wissen, dass er's ihnen gegeben hat. Ein Geschenk, bei dem auch eine mitgebende Person ist, bei dem er ein vaterländisches Gesetz, das auf den ehelosen Stand eine Strafe setzte, bei dem er Belohnungen von dem Senate, bei dem er die Fortdauer seines Hauses und seiner Familie im Auge haben mochte, überhaupt alles eher als den, der das Geschenk von ihm bekam. Und wenn einer sich Weisheit erworben und sie dem Vater mitgeteilt hätte, werden wir uns auch wohl in diesem Falle noch streiten, ob er demselben ein größeres Geschenk gegeben habe, als er empfing, da er dem Vater ein glückseliges Leben zur Gegengabe schenkte, während, was er bekam, nichts war als das Leben. Allein es rührt eben doch, entgegnet man, alles von deinem Vater her, was du ausrichtest und an ihm tun kannst. so habe ich's auch meinem Lehrer zu danken, daß ich in edler Bildung vorgeschritten bin. Dennoch geschieht es, daß wir über diejenigen hinauskommen, die uns solchen Unterricht gaben, besonders über die, so uns die ersten Anfangsgründe lehrten. Und obwohl ohne diese es niemand zu etwas bringen könnte, so steht man doch nicht in jedem Falle, man mag es so weit gebracht haben, als man will, tiefer als sie. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was das Erste und zwischen dem, was das Wichtigste ist. Und wenn schon das Wichtigste nicht sein könnte ohne das, was das Erste sein muss, so folgt daraus doch keineswegs, dass das Erste dem Wichtigsten gleich ist. 35. Nun ist es aber Zeit, dass ich, wie man zu sagen pflegt, aus meiner eigenen Münze etwas hervorbringe. Wer eine solche Wohltat gab, vor der eine andere den Vorzug hat, der kann übertroffen werden. Ein Vater hat dem Sohne das Leben gegeben, es gibt aber etwas, das vor dem Leben den Vorzug hat. Folglich kann ein Vater an Wohltaten übertroffen werden, weil er eine solche Wohltat gab, über der es noch etwas Besseres gibt. Zudem, wenn der, der einem das Leben gab, einmal und noch einmal aus Todesgefahr befreit worden ist, so ist die Wohltat, die er empfing, größer als die, so er gab. Ein Vater aber hat dem Sohn ein für allemal das Leben gegeben. Ist er nun von dem Sohne mehrmals von Todesgefahr befreit worden, so folgt daraus, es sei möglich, dass er eine größere Wohltat empfange, als die er gegeben hat. Wenn man eine Wohltat empfangen hat, so ist sie um so größer, je weniger man sie entbehren kann. Wer aber lebt, kann das Leben weniger entbehren, als wer noch gar nicht geboren ist. Denn der kann ja überhaupt noch gar kein Bedürfnis haben. Folglich ist die Wohltat, die der Vater empfängt, wenn ihm vom Sohne das Leben gerettet wird, größer als die der Sohn dadurch, dass er zur Welt kam, vom Vater empfangen hat. Die Wohltaten eines Vaters, saget ihr, können von den Wohltaten eines Sohnes nicht übertroffen werden. Warum? Weil er vom Vater das Leben bekommen hat, und hätte er das nicht bekommen, so wäre es ihm nie möglich gewesen, Wohltaten zu erweisen. Das ist nun aber nicht nur bei einem Vater so, sondern bei allen, denen einer das Leben zu verdanken hat. Man könnte freilich sich nicht dankbar beweisen, wenn man das Leben nicht empfangen hätte. Daraus würde aber folgen, dass man auch einem Arzte nicht also dankbar sein könne, dass man ihm mehr tue, als er getan hat. Denn es ist ja doch auch bei dem Arzte der Fall, dass er diesem oder jenem das Leben gibt. Auch einem Schiffsmanne nicht, wenn er einen Schiffbrüchigen in sein Fahrzeug aufgenommen hat. Es ist doch aber wohl möglich, dass man die Wohltaten dieser Leute und anderer, denen man auf irgendeine Weise das Leben zu verdanken hat, überbiete. Folglich ist es auch bei den Wohltaten der Väter möglich. wenn einer mir eine Wohltat erwiesen hat, welcher durch die Wohltaten mancher andern nachgeholfen werden mußte, ich ihm aber eine Wohltat erwies, die von keiner Seite einer Nachhilfe bedurfte, so ist die, die ich ihm erwies, größer als die ich von ihm empfing. Der Vater hat dem Sohne nun wohl das Leben gegeben, aber so, dass es zugrunde gegangen wäre, wenn nicht mancherlei dazu gekommen wäre, wodurch es geschützt ward. Hat aber ein Sohn dem Vater das Leben gerettet, so hat er ihm eines gegeben, das, um fortzudauern, von keiner Seite einer Hülfe bedurfte. Folglich hat ein Vater, der seinem Sohne das Leben zu verdanken hat, eine größere Wohltat von dem Sohne empfangen, als er demselben gegeben hatte. 36. Das tut der Verehrung der Väter keinen Abbruch und hat nicht die Folge, dass die Kinder sich weniger gut gegen sie benehmen, ja im Gegenteile besser, denn die Tugend ist von Natur ruhmsüchtig und es ist ihre Lust, den Vorangegangenen vorzueilen. Es wird die kindliche Liebe rascher bei der Hand sein, wenn sie an das Erstatten der Wohltaten mit dem Gedanken geht, sie könne noch mehr tun. Die Väter selbst werden sich das wohl gerne gefallen lassen, denn in der Regel ist's doch, dass wir uns selbst zum Vorteile von den Söhnen an Wohltaten überboten werden. Woher sollte denn sonst der so wünschenswerte Wetteifer kommen? Woher das so hohe Glück für Eltern, dass sie sagen können, sie stehen an Wohltaten gegen ihre Söhne zurück? Wenn wir die Sache nicht so ansehen, so geben wir den Kindern Entschuldigungsgründe an die Hand und machen sie zur Dankerstattung Träger, während wir sie dazu anspornen und sagen sollten, lasst es euch doch angelegen sein, lieben jungen Leute, es gilt einen edlen Wettstreit zwischen Eltern und Kindern, ob die einen oder die andern Größeres gegeben oder empfangen haben. Sie, die Eltern, haben es deshalb noch nicht gewonnen, wenn sie schon zuvor gekommen sind. Fasset nur Mut, wie es euch ziemt, und gebet nicht nach mit dem Wunsche, den Sieg davonzutragen. An Vorgängern in dem so schönen Wettkampfe fehlt es nicht, die euch mahnen, ein Gleiches zu tun und euch in ihren Fußstapfen zu dem Siege schreiten heißen, der schon oft über Eltern errungen ward. 37. Solchen Sieg errang über seinen Vater, den Anchises, Aeneas, er, den in seiner Kindheit dieser leicht und sicher auf Vaterarmen getragen. Er trug den altersschweren Mann mitten durch die feindlichen Heerscharen und durch die Trümmer der über ihm zusammenstürzenden Stadt, während der fromme Greis seine Heiligtümer und Hausgötter in den Armen mit gedoppelter Last auf den Flüchtigen drückte. So trug er ihn durch die Flammen und, was vermag kindliche Liebe nicht, brachte ihn durch und hin an die Stelle, wo er ewig unter den Gründern des Römerreiches wird gefeiert werden. Solchen Sieg errang das sizilische Jünglingspaar. Die führten ihre Eltern hinweg, als der Ätna in heftigem Ausbruche seine Flammen über Städte, über Felder, über einen großen Teil der Insel ergossen hatte. Der Glaube sagt, es sei das Feuer vor ihnen gewichen und ihnen dadurch, dass die Flamme auf beiden Seiten zurücktrat, eine Bahn geöffnet worden, auf der die Jünglinge hindurchgingen, die es denn freilich wohl verdienten, ein so hohes Wagestück ohne Schaden durchzusetzen. Solchen Sieg errang Antigonus, der, nachdem er in einer gewaltigen Schlacht den Feind überwunden, den Preis des Krieges seinem Vater übertrug und ihm die Herrschaft über Zypros in die Hände lieferte. Das heiße ich König sein, wenn man's nicht sein will, da man es könnte. Solchen Sieg errang über seinen Vater, der dazu ein herrischer Mann war, Titus Manlius. Dieser, obwohl er früher auf einige Zeit von seinem Vater aus der Stadt entfernt worden war, weil er sich in seiner Jugend ungeschickt und unverständig benahm, ging zu dem Volkstribun, der seinen Vater angeklagt hatte. Der Jüngling bat um Aufschub, den jener gewährte, in der Hoffnung, es werde derselbe als Verräter des verhaßten Vaters auftreten. Er meinte nämlich, er habe dem jungen Manne einen großen Gefallen getan, da er unter anderem die Verbannung desselben dem alten Manlius zu einem schweren Verbrechen machte. Jener aber, nachdem er sich eine geheime Unterredung zu verschaffen gewußt, zog den im Busen verborgen gehaltenen Dolch hervor und sprach: »Wenn du mir nicht schwörst, daß du von der Anklage gegen meinen Vater abstehen wollest, so werde ich dich mit diesem Degen durchbohren. Es steht bei dir, ob so oder anders mein Vater der Anklage überhoben bleiben soll.« Der Tribun leistete den Eid und erhielt Wort und legte der Volksversammlung den Grund vor, warum er mit seiner Anklage zurückhalte. Nie ist es einem andern geglückt, den Tribun ungestraft zur Ordnung zu verweisen. 38. Es gibt noch allerhand Beispiele von andern, die ihre Eltern aus Gefahren herausrissen, die sie aus der Niedrigkeit auf eine hohe Stufe erhoben und sie, die aus dem Pöbel und aus dem namenlosen Volkshaufen stammten, mit unvergeßlichen Namen den Jahrhunderten überliefert haben. Keine Kraft der Worte, kein geistiges Talent ist imstande auszudrücken, wie groß, wie löblich, wie unsterblich das Verdienst sei, sagen zu können: Ich habe meinen Eltern gehorcht, nachgegeben, ich habe mich ihrem Gebote, es mochte billig oder es mochte unbillig und hart sein, willfährig und untertänig gefügt. Darin allein bin ich widerspenstig gewesen, ich wollte an Wohltaten nicht hinter ihnen zurückstehen. Den Wettkampf, ich beschwöre euch, stellet an, und wenn ihr schon geschlagen seid, erneuert den Kampf. Glücklich, wer darin siegt, glücklich, wer verliert. Kann es etwas Herrlicheres geben, als wenn ein Jüngling sich selbst sagen kann: Denn einem andern soll er's nicht sagen, ich habe meinem Vater im Wohltun den Rang abgelaufen. Kann es einen glücklicheren Menschen geben als einen Greis, der es überall vor allen rühmt, er sei von seinem Sohne im Wohltun übertroffen worden? Kann es ein größeres Glück geben, als wenn man sich zu seinem eigenen Vorteile besiegt, gibt?